Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu A, der Kurzform von Ach. Und heute gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt, vom einmaligen, unglaublichen Jürgen. Das bin ich. Er hat es tatsächlich gemacht, er hat es variiert. Vielleicht. Das muss man ihm auch zugute halten. Ich bin stolz auf dich. Ich bin sehr gespannt. Ist das der erste Hinweis? Ist das der erste Hinweis? Der erste Hinweis ist: Ich wurde in den 1960er Jahren in Aberdeen geboren. Unter meinen Vorfahren finden sich Niederländer, Engländer, Schotten, Deutsche, Iren und Franzosen. Aberdeen. Scotsman. Da muss ich immer nur an meinen ehemaligen Englischlehrer denken. Der ist es mein Englischlehrer? Der folgenden Ausspruch gebracht hat, hatte auf in der Mangelung von guter Aussprache von einem Schüler meinte folgendes: If you talk like this, the people will think foreigner. Okay. Ist das eine Lösung? Nein. Hinweis 2. Ich war Teil des Ringerteams an meiner Schule. Einmal verlor ich absichtlich, nur um bei meinem Vater und meinem Trainer anzuecken. Ein Rebell. Etwa ein Wochenendrebell? Wohl eher nicht. Ich glaube, das war eher ein Vollzeitrebell. Johnny Cash. Nein. Der ist nicht in Aberdeen geboren, glaube ich. Wer weiß. In der Schule wurde ich gemobbt, weil ich mich mit einem Homosexuellen angefreundet hatte. Bei mir zu Hause waren die Verhältnisse aber auch nicht besser. Nach der Scheidung meiner Eltern. Oh, nee. Hä? Ich muss das nochmal. Die Verhältnisse sind nicht besser. Ich muss den dritten nochmal. Okay. Was habe ich denn da geschrieben? Ich habe das vorhin nämlich schnell geschrieben. Was habe ich denn da geschrieben? Ah, okay. Du musst es nicht schnell lesen, jetzt nur weil du Satz. Schnell geschrieben hast. In der Schule wurde ich gemobbt, weil ich mich mit einem Homosexuellen angefreundet hatte. Bei mir zu Hause waren die Verhältnisse aber, nach der Scheidung meiner Eltern, auch nicht viel besser. Über meinen Stiefvater sagte ich mal, ich wollte einen Vater, stattdessen bekam ich einen Papa. Ich möchte nur, dass du weißt, ich hasse dich nicht mehr. Also damit Papa so schlimm? Naja, ich glaube, was er damit sagen will, ist, dass er halt keine richtige Vaterrolle gehabt. Er hat einen, der das nicht so ernst nimmt. Er ist nicht sein Dad, sondern nur der Papa. Okay. So der. Ja, ich glaube, es leidet ein bisschen unter der Übersetzung. Okay. Und ich glaube, du meinst mit diesem, die Verhältnisse waren auch nicht besser, sozusagen, dass sein Leben zu Hause auch schwierig war, weil er in der Schule gemobbt worden ist. Er wurde gemobbt und zu Hause wurde er auch ein bisschen schlecht behandelt. Ich schieb mal Hinweis 4 hinterher. Ich malte und zeichnete schon immer gern. Meine Comics trugen Titel wie Mr. Mustache oder Burn Man und fallen am ehesten in die Kategorie verstörend. Mr. Mustache. Oder Mr. Mustache wahrscheinlich. Ja, das ist. Verzeiht mir meine Aussprache. Es ist spät. Ich wüsste jetzt einen Comiczeichner, aber der wäre dann wahrscheinlich eher später präsenter geworden in die Richtung. Vielleicht will ich euch aber auch nur in die Irre locken. Ja, ich glaube auch nicht, dass es ein Comiczeichen ist. Das wäre, wie gesagt, wäre zu naheliegend. Im Übrigen, wie heißt er denn, der eine von den Beatles? George Harrison. Der Bilder malt in MS Paint. Lennon. Nein, der, wie heißt er denn? Der Drummer. Ringo Starr. Ringo Starr, der auch bei den Simpsons vorkommt. Habt ihr mal seine Bilder gesehen? Bitte. Googelt mal nach Ringo Starr Schnitt. Und Pictures. Es ist so großartig. Der hat auch so gemeint, so, ja, irgendwie, er ist halt auf Tour und hat so einen Computer und dann malt er immer. Und er nennt die Bilder auch immer wie das, was er malt. Zum Beispiel irgendwie sowas wie Man with a Hat. Und das ist einfach so ein MS Paint Bild von einem Typ mit einem Hut. Oder ein Bild heißt, glaube ich, Yeah Baby. Bitte schau dich die mal an. Ja. Das ist großartig. Das ist so großartig. Weil Philipp schon das Handy in der Hand hat und jetzt schon irgendwie. Es ist zu spät. Du nimmst das nicht ernst, Philipp. Konzentrier dich. Oh ja, yeah. Entschuldigung. Mit 18 schmiss ich die Schule und flog von zu Hause raus, weil ich nicht gleich einen Job fand. Ich zog mit meiner damaligen Freundin nach Olympia, saß dort aber lieber vor der Glotze, als mir Arbeit zu suchen. Olympia. Weil meine Freundin mit dieser Antriebslosigkeit nicht klarkam, musste ich oft im Auto schlafen. Ist Olympia eine Stadt in den USA? Okay. Das könnte ein Trucker sein. Ich gebe dir noch einen Hinweis. Michael Sorry. Knight. Aberdeen ist auch eine Stadt in den USA. Das ist fies. Das ist wie der Typ, der in Sydney in Kanada gelandet ist. Das ist echt assi, wenn du merkst, dass du irgendwie mal komplett woanders bist. Wie hier ist nicht auch Meinst dran du jetzt gerade uns oder die Person, die da an den falschen Ort gefahren ist? Die Person. Philipp, leg jetzt das Handy weg, sonst kriegst du nicht Hinweis Nummer 6. Oh. Okay, du kriegst es nicht. Ich zieh das durch. Ja. Erziehung ist voll dem Jürgen. Mach's aus. Ja, das ist, du hast gesagt, hinlegen. Meine nächste Freundin war die Sängerin einer Punkrock-Band. Als ich sie kennenlernte, war ich vom Fleck weg so verliebt, dass ich mich übergeben musste. Stan? Von South Park. Der muss sich immer übergeben, wenn er das Mädchen sieht. Sheila ist ein Punkrocker. Von wem ist das? Keine Ahnung. Mist. Von den Ramones? Die Bee Gees. Von den Bee Gees? Zum Facett. Sheila ist ein Punkrocker. Schließlich fand ich dann einen Job in einer Hotelanlage und ich gründete eine Band, die übersetzt Fäkalien hieß. Ha, von wegen Antriebslosigkeit. Ich finde es so geil, wenn es einfach... Könnte das Singen von Green Day sein. Na, der lebt aber noch. Ja, stimmt. Aber es klingt schon eher nach einer Punkband oder Rockband oder Metalband. Oh, aber das ist jetzt auch nicht allzu unergiebig. Lemmy von Motorhead. Ah, aber das ist eine schöne Idee. Nein. Ich habe übrigens 12 Hinweise, dass man nur so... Oh, dann ist ein Musiker. Well, this one goes to 11. Wir sind schon bei 8. Also. Im Jahr 2006 war ich in der Forbes-Liste der bestverdienendsten Toten auf Platz 1. Normalerweise steht da Elvis Presley, dicht gefolgt von dem Erfinder der Peanuts. Jetzt ist die Frage, welches Lied wurde 2006 gecovert, dass er dann nochmal so viel... Oder es wurde in irgendwas sehr Prominentem eingesetzt, dass der Song von der Person nochmal so hochgeknallt ist. Kurt Cobain? Ja. Ah, das war jetzt eigentlich nur so ein Experiment, wie viele Hinweise auf Kurt Cobain ich euch unterjubeln kann, bevor ihr es merkt. Ja. Aber ich bin bis 8 gekommen. Also, ich habe es ein paar Mal gedacht, aber ich habe gedacht, nee, Kurt Cobain nicht schlecht. Das ist unser blöder Running Gag, das ist nie Kurt Cobain. Ist. Nicht schlecht. Ich habe gedacht, ich lasse es jetzt mal ruhen, Kurt Cobain, habe es mir wochenlang verkniffen, Kurt Cobain zu sagen. Und dann hat er es quasi um 23:30 Uhr nachts nach dem ornamentalsten Ach aller Zeiten, hat er gemeint, jetzt könnt ihr schauen, ob unsere Verteidigung weit genug unten ist. Aber nein! Ich bin stolz auf mich, ich habe 8 Hinweise durchgebracht, ja, also finde ich nicht schlecht. Ich habe noch 4, wollt ihr die noch hören? Ja, aber ich hatte ein gutes Händchen für geschmackvolle Outfits. Zu meiner Hochzeit kam ich in einem grünen Pyjama, weil ich zu faul war, mir einen Frack anzuziehen. Ein andermal schnitt ich eine Sexpuppe auseinander und trug sie als Halloween-Kostüm. Ich vermisse die Flanellhemden, die klischeehaften. Meine Asche wurde teils in einem Fluss verstreut, teils unter einem Baum vergraben. Ein weiterer Teil kam in einem buddhistischen Tempel. Der Rest wurde meiner Frau irgendwann aus ihrem Schlafzimmer geklaut. Geklaut? Ja, ich glaube, da wird es dann... Sie ist auch, glaube ich, ziemlich fertig. Die ist komplett runter mit den Nerven. Die hat auch, angeblich wurde der Rest eigentlich in einem Bankschließfach irgendwie eingesperrt und dann kam aber irgendwann raus, dass sie das in irgendwie so einer Hundehandtasche in ihrem Schrank stehen hatte zu Hause und da hat sie irgendwer geklaut. Warum? Keine Ahnung. Ach, das hat sie irgendwie sozusagen verbuddelt. Dummbeutelt. Also ich meine, ich habe gesagt, ich habe 12 Hinweise, aber die letzten beiden sind eigentlich schon die Auflösung. Ihr erinnert euch an die Freundin aus Frage 5, die mit dem Auto. Ich schrieb einen Song über sie. Er heißt About a Girl. Okay. Und Nummer 12. Ich schrieb einmal, im Dunkeln ist es weniger gefährlich, hier sind wir jetzt, unterhaltet uns. Oder With the lights out, it's less dangerous, here we are now. Entertainers. I feel stupid and contagious, here we are now. Entertainers. Sehr schön. Mit diesen Worten, jetzt haben wir das endlich. Ja, aber jetzt frage ich mich, ob jetzt A damit zu Ende geht. Weiß nicht. Wir werden sehen. Schaltet nächste Woche wieder ein, um es rauszufinden, ob wir 10 Minuten lang Stille senden oder der Philipp neue Regeln erklärt. ich überlege mir jetzt ab sofort neue. Jedes Mal neue Regeln? Wir geben keine Hinweise auf eine Person, die verstorben ist. Wir geben euch eine Person und ihr müsst euch 10 Hinweise aus den Fingern saugen. Sehr schön. Ist ja jedem bewusst, dass Dave Grohl bei Nirvana gespielt hat und dann bei den Foo Fighters? Ist dir bewusst, dass der neulich die Leute in Düsseldorf verarscht hat? Da hat er sich doch vor ein paar Jahren mal irgendwie den Fuß gebrochen oder irgendwas. Düsseldorf, aber ja. Doch, es war in Düsseldorf. Nein, es war nicht in Düsseldorf. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Falsch! Nein. Er hat nämlich bei dem Konzert, wo er sich was gebrochen hat, er hat sich ja auch nochmal irgendwas anders gebrochen. Ah, okay. Oder? Als Bein hat er sich nicht in Düsseldorf gebrochen, auf jeden Fall. Er hat sich da was gebrochen. Er ist nämlich auf dieses Konzert und hat einen Stuntman auf die Bühne geschickt und hat den genau an der Stelle nochmal irgendwie fallen lassen, um dann so zu tun, als hätte sich da was gebrochen. Das war aber das Konzert in Düsseldorf. Also er muss sich da irgendwie verletzt haben. Aber ja, er war da mal im Gips lange und das kann sein, dass das noch woanders war. Ist aber, glaube ich, eine ziemlich coole Socke, der Mann. Muss er sein. Ja. Weil? Weil? Ist halt so. Ja, ist halt so. Ist ein Rockstar. Hallo? Here comes my hero. Ach ja, und übrigens schaut euch unbedingt mal die Comics von Kurt Cobain an. Das ist ganz bitter. Okay. Vor allem Mustache Man oder Mr. Mustache, glaube ich, hieß. Mustache. Ganz finsterer Kram. Gut, gute Danke. Nacht. Tschüss. So denn, bis zum nächsten Mal. Tschüss.